Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Ja, korrupt auf jeden Fall. Hier ist der Sunday Service. Schön, dass ihr alle dabei seid hier bei der Sendung mit in der Regel neuer Musik zwischen Pop, Elektronik und allem, was sonst noch Interessantes auf dem Markt ist, in eurem Plattenladen, im Netz zu finden, was auch immer. Heute gibt es Musik unter anderem vom Wire, die legendäre Post-Punk-Band hat ein neues Album rausgebracht. Dann gibt es Musik von Maya Vidal, Dump ist dabei, James McNew, der Bassist von Yola Tango. Es gibt Musik von Bill Ryder Jones, das ist ein Mitglied von den Corals und noch so einiges mehr. Eben gerade zum Start hörten wir die Parenthetical Girls vom neuesten Album Privilege, war ihr Track The Pond. Pornographer zu hören und weiter geht es mit schönsten Schrammelpop mit Mazes. Sind ein Trio aus Manchester, die so ein bisschen 60s-Pop-Harmonien in ihrem Songwriting drin haben. Das Ganze aber dann mit der Ästhetik des Lo-Fi und Garage-Sounds der 90er Jahre mehr oder weniger vermengen. Und das Ganze eben gerade, der Track Jakey vom Album Awesome Minerals, das neueste Album der Band, das dritte, soweit ich weiß, erschien auf Fat Cat Records, einem englischen Label, welches immer wieder für gute Platten auf jeden Fall steht. Beim nächsten Label war ich ein bisschen überrascht. Modular heißt es. Die haben eigentlich eher so Künstlerinnen und Künstler, zum größten Teil aus Australien unter ihren Fittichen, die dann eher aus diesem Elektronikbereich kommen. Die nächste Band aber, die auf Modular ihre Platte gerade veröffentlicht hat, die heißen Young Dreams und die kommen aus Bergen, also aus Norwegen. Erdan Ö hat so ein bisschen seine Finger mit da drin. Ich glaube, der hat dem mal ein paar Geräte geliehen für ihren Probekeller. Und das muss natürlich sofort auch vermarktet werden, das Ganze. Hört man nicht wirklich raus. Hier kommen von dem Album Between Places die Young Dreams mit ihrem Track Young Dreams. In springtime we light a fire underneath. Dark sky. I take some time to read your mind. You are shy, but so am I. Das klang so ein bisschen zum Schluss nach weiß ich nicht, Atemübungen, vielleicht als Geburtsvorbereitung. Nein, so will ich eigentlich gar nicht sein. Das waren die Young Dreams mit dem gleichnamigen Track, der Song vom Album Between Places. Die Band, wie gesagt, kommt aus Bergen aus Norwegen und ja, ansonsten ist die Platte ganz nett, aber auch nicht wirklich außergewöhnlich. Außergewöhnlich war eigentlich das Album von The Magnetic North. Die Band um Erland Cooper und Simon Tong, beide kennt man auch von Erland and the Carnival, die komplettiert wird von Hannah Peel, hatten letztes Jahr mit Orkney Symphony of the Magnetic North eine schöne Platte veröffentlicht. Da gibt es jetzt nochmal eine Single von und davon hören wir die B-Seite, das ist die Akustikversion ihres Tracks Betty Corrigal. I will always let you down, whether I mean to or not. I will only waste your time, whether I mean to or not. This won't fuck up, mean to or not. This won't fuck up you. When I fell into your eyes, your eyes. Der Song Betty Corrigal in Akustikversion von The Magnetic North. Die B-Seite ihrer neuesten Single Bay of Scale heißt diese. Und wer The Magnetic North live sehen möchte, sie haben nur einen Konzertauftritt in Deutschland und zwar in Berlin. Am 19. Mai sind sie dort live zu Gast. Dauert noch ein bisschen und ja, vielleicht wer dort in der Gegend wohnt und sich das mal anschauen möchte, dem sei das empfohlen. Kim Baxter ist eine amerikanische Musikerin, die bei der All-Girl Summer Fun Band mitspielt, unter anderem, wo auch andere Damen von den Thermals und von den Softies mit am Werke sind. Jetzt hat sich Kim Baxter selbstständig gemacht und hat ein Soloalbum aufgenommen. The Tale of Me and You heißt dieses. Davon hören wir den Track Devil on My Side. Kim Baxter hörten wir mit ihrem Track Devil on My Side. Die Dame hat ihr Album The Tale of Me and You zusammen mit ihrem Ehemann in ihrem eigenen Studio in Portland, Oregon eingespielt und aufgenommen. Und das klingt so ein bisschen nach 90er Jahre Indie-Pop, natürlich alles ein bisschen fetter vom Sound her. Aber ansonsten für ja alle Fan der Riot Girl sag ich mal, Bands, Sleater-Kinney und ähnlichem, dürfte sich das gerne mal anhören hier. Das ist auf jeden Fall nicht unbedingt schlechter gemacht. Der nächste Herr hat seine Platte hier, glaube ich, vor locker 20 Jahren aufgenommen. I Can Hear Music heißt das Werk von Dump. Wer sich da verbirgt, erfahrt ihr nach dem Track. Der heißt Slow Down. Slowdown, das war doch ein echter Hit, wenn ihr mich fragt. Und diesen Song, diesen gibt es auch schon seit 18 Jahren. So lange ist es schon ein Hit. Wahrscheinlich leider nie so richtig an die Öffentlichkeit bekommen. Vielleicht passiert es ja jetzt. Das war gerade eben Dump. Und dann da verbirgt sich James McNew. Das ist der Herr, der bei der Band Yola Tango so ein bisschen im Hintergrund den Bass zupft, so ganz gemächlich. Und ab und zu mal auch einen Song beisteuert zu den Yola Tango Alben, aber eigentlich sich im Hintergrund bewegt. Er hat Mitte der 90er Jahre zwei Alben veröffentlicht. Das erste kam raus, ich glaube 93, Super Powerless, sein erstes Album mit der Home Recordings und Lo-Fi Aufnahmen. Und dann gab es I Can Hear Music, erschien 95 und davon auch der gerade eben gehörte Track. Man muss sich da ein bisschen zurückerinnern, 95, Mitte der 90er, das war wirklich so die Lo-Fi Phase. Viele, viele Bands brachten damals Platten raus, einfach nur aufgenommen mit dem Vierspur-Rekorder und ziemlich rudimentär das Ganze instrumentiert, aber wirklich mit musikalischen Perlen dabei. Das war ganz, ganz großartig. Ich könnte wahrscheinlich 15 Sendungen hier füllen mit Lo-Fi-Zeugs. Ich habe ganz viel zu Hause stehen davon und habe das sehr, sehr gerne gehört damals. Tue ich auch immer noch und ich freue mich, dass dieses Album hier, I Can Hear Music von Dump, wieder veröffentlicht wird und das nicht nur auf CD, also dem Originalformat, wie es damals auch nur erschien, sondern diesmal auch auf Vinyl, also das richtige Format eigentlich auch für diese Art von Musik, weil so ein bisschen Rillenknistern gehört dann auch schon dazu, wenn man so auf Lo-Fi steht. Noch ein Track von Dump, der sehr schöne Song Hope, Joe. Chance for a kiss. Den Sunday Service und diese zugegebenermaßen etwas schräge, aber sehr, sehr schöne Musik kam von Power Duff. Dahinter verbirgt sich Annie Lewandowski. Die kommt aus Minnesota, also aus den USA. Hat das damals angefangen als Solo-Projekt 2007, dieses Projekt Power Duff. Inzwischen ist das Ganze zum Trio gewachsen und mit Do You Burn hat sie gerade ihr aktuelles Album veröffentlicht. Vorher gab es schon einige EPs und auch, ich glaube, nochmal ein, zwei LPs irgendwie. Under Awnings hieß dieser Track gerade eben von ihr aufgenommen in England, weil sie da gerade irgendwie unterwegs war, Konzerte gegeben hat, was auch immer. Und die Platte ziemlich spannend gemacht, also wirklich so viel Handclaps, viel wirklich nur rudimentäre spartanische Instrumentierung mit ein bisschen Klavier und vielleicht aber ein bisschen Gitarre dabei, aber ansonsten wirklich eine ganz, ganz spannende Platte, wo wir die nächsten Wochen noch mehr von her hören werden hier beim Sunday Service. Weiter geht's aber erstmal mit Aboard Nothing. Yeah. Bored Nothing. Wenn man das übersetzt, vielleicht mal mit Niemals gelangweilt sein. Kann man auch ironisch betrachten, den Titel, oder? So heißt diese Band von einem gewissen Fergus Miller, der so ein bisschen, ja, 80er, 90er Jahre Indie-Pop versprüht, mit ein bisschen, ja, ganz wenig Shoegazing-Potenzial vielleicht auch. Bored Nothing heißt auch das Debütalbum von dieser Band und Echo Room hörten wir gerade eben. Josh Ritter, ziemlich bekannter Singer-Songwriter, war gerade am Arbeiten an seinem neuesten Album, als seine Frau, mit der 18 Monate verheiratet war, ihn mit der Scheidung konfrontierte. Das hat ihn, glaube ich, ziemlich aus der Bahn geworfen und das hat er so ein bisschen verarbeitet bei seinem neuesten Album The Beast in Its Tracks. Josh Ritter, wirklich ein guter Songwriter mit vielen guten Tracks hier drauf. Wir hören den Song A Certain Light. My new lover, sweet and kind, the kind of lover that one rarely finds. And I'm happy for the first time in a long time. Came along and opened up a door. And though I know I've been in love before, oh, I feel it so much more than the last time. And she only looks like you in a certain kind of light. When she holds her head just right, it's been winter for a while. The north wind's wail cut like a baby child's. It was hard to think her smile could bring springtime, but it did, and now it is. The green, green grass has come up green and it's feeling just the way it did the very first time. And she only looks like you in a certain kind of light. When she holds her head just right, the rhyme. So let me leave this where I started. I'm just happy for the first time in a long time, in a long time. Josh Ritter hier mit ganz klassischem Songwriting. Das gerade eben war ein Track von seinem Album The Beast in Its Tracks. Song hieß A Certain Light und mehr davon, wie gesagt, in dieser, ja, Qualität gibt es wirklich auf diesem Album zuhauf zu hören. 13 Stück an der Zahl und das Album sicherlich mindestens genauso gut wie sein vorheriges, welches sich immerhin über 70.000 Mal verkauft hat. Das ist schon ziemlich viel für einen Mensch, der solche Musik macht, finde ich. Nicht ganz so viele Platten verkaufen die Sex Jams. Ich glaube, es sind sehr, sehr viel weniger. Eine Band aus Wien, die ganz klassischen Schrammel-Indie-Pop macht, eigentlich erst der Hardcore-Eck gekommen, unter Riot Girl geprägt und inzwischen aber so ein bisschen mehr ihr Herz für das Fuzzige entdeckt haben. Auf dem Album Trouble Honey, ganz viele Wechselgesänge sind zu hören, das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier kommen sie mit We Seek die Sex Jams. It's better off that Die Stadt Wien ist eigentlich eher bekannt für elektronische Musik, dass es da auch gute Indie-Bands gibt, beweisen auf jeden Fall die Sex Jams in ihrem neuesten Album Trouble Honey, von dem war gerade der Track We Seek zu hören, und da das Album so schön ist, noch einer hinterher, und zwar Just Kids. Just Kids, eine Ballade in diesem Fall, und zwar von den Sex Jams, von ihrem neuesten Album Trouble Honey. Aus San Diego stammt ein gewisser Tim Hines, der hatte keine Lust mehr auf den ewig gleichen Indie-Sound, hat seine ganzen Bandprojekte gecancelt und was Neues ins Leben gerufen mit Tropical Popsicle. Damals erst noch ein Solo-Projekt, wo er musizierte, so ein bisschen im Fahrwasser von Welt Underground 60-Sound und den späteren 80er-Jahre-Schrammel-Pop-Melodien. Nach diversen Singles hat er inzwischen Tropical Popsicle zu einer Band umformiert und präsentiert sein Debütalbum mit dem Titel Dawn of Delight, weil letzte Woche hier Album der Woche, davon nochmal ein Track für euch. Und zwar, der heißt Cathedral City. Hier kommen die Tropical Popsicle. Way around this, but I won't fall. schönste Orgelmelodien hier von Tropical Popsicle. Ihr Track Cathedral City zu hören auf dem Album Dawn of Delight. Letzte Woche hier auch hoch gelobt beim Album der Woche. Und das Ganze nochmal nachzulesen, wenn ihr wollt, auf der Homepage unter sundayservice.de. Enttäuschung der Woche. Die Rubrik soll ich öfters mal anführen. Kommt dieses Mal von Loch Lomond. Loch Lomond, man würde denken, die kommen irgendwo aus Schottland. Da veröffentlichen sie zwar ihre Platten bei einem schottischen Plattenlabel, aber die Band selbst kommt aus Portland, Oregon und hat auf ihrem vorherigen Werk wirklich schönsten Folk-Pop zu bieten. Davon ist nichts mehr zu hören auf ihrem inzwischen vierten Album Dresses. Die Platte von vorne bis hinten eigentlich die einzige Enttäuschung. Schon fast eine Frechheit, sowas den Fans anzubieten, muss ich sagen. Ich bin erbost über diese Platte hier. Trotzdem können wir mal reinhören. Dann könnt ihr selbst mal euch überlegen, ob ihr das mögt oder nicht. Virgin Mountain, der Track hier von Loch Lomond. Leave open water to water. I'd find a mountain to attach to, and from there will I start to bleed it. I'd bleed it until it was flat. Now look now what I have on my back. I'm not just an island, I'm a mountain. A mountain that now has freedom, a freedom of freedom, freedom to travel. I now have freedom of freedom, freedom to travel. Where there once was a mountain, there's flat ground. And all the people, all the people, don't know where to throw their virgins. And the virgins, they don't know what to do now. Mountain, they have freedom, freedom to travel. vom luftigen Folk-Pop, den Loch Lomond mal gemacht haben, sind sie eher beim zugekleisterten Kammerpop angekommen auf ihrem neues Album Dresses. Davon war gerade der Track Virgin Mountain zu hören. Ihr hört den Sunday Service. Elektronisch ist bisher leider viel zu kurz gekommen in der ersten Stunde. Deshalb gibt es jetzt was von DJ Kotze. Ich habe gehört, letztens wurde er in einigen Radiosendungen auch schon als DJ Kose bezeichnet. Also er nennt sich zwar manchmal Kosi, aber Kotze ist dann schon das richtig Ausgesprochene, soweit ich informiert bin. Stefan Katzala aus inzwischen St. Georg steckt dahinter. Amygdala heißt dieses Album von ihm, mit vielen Leuten aufgenommen. Magical Boy, der Track, der jetzt kommt, ist featuring Matthew Dear.